Die Mächtigen, sie sitzen in ihren Sesseln und reden. Die Ohnmächtigen, sie sitzen auf ihren Stühlen und hören zu. Die Mächtigen gestikulieren, lassen Rauchwaren und Tee herumreichen. Sie sind großzügig, erheben sich, schauen lächelnd zum Fenster hinaus, drehen sich hin und her und bitten geradezu, doch auch mal die Dinge von ihrer Seite aus zu betrachten. Sie sagen sehr oft: Gewiss, gewiss ist es wichtig, wenn Sie mir sagen, gewiss gibt es da Unterschiede, die wir... So sagen die Mächtigen. Sie sind voller Freundlichkeit, zitieren Gott und die halbe Welt. Und je leichter sie durch den Raum schweben, desto härter spüren die Ohnmächtigen den Fußtritt. Ich habe neulich noch mit Dr. X gesprochen, den Sie ja sicherlich auch kennen. Und der meinte genau dasselbe, was Sie gerade im Moment meinen wollten. Aber... Und die Mächtigen bemühen sich um die Ohnmächtigen. Sie sagen es ganz offen. Sie glauben ja gar nicht, wie mir die Hände gebunden sind. Die Ohnmächtigen sitzen auf ihren Stühlen und hören zu. Mein Gott, sagen die Mächtigen. Manchmal wünsche ich mir wirklich, ich säße an ihrer Stelle. Das können Sie mir glauben. So einfach ist das nun alles wieder nicht, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Die Menschen unter einen Hut zu bringen, das ginge ja noch. Aber unter welchen Hut? Unter meinen vielleicht? Nein, nein, das wäre eine Bombe. So einfach ist das nun nicht, mein Lieber. Und Ziele, ja, mein lieber Mann, früher. Aber sehen Sie jetzt, wir müssen alle dadurch, durch dieses Jammertal, zum Wohl. Orangensaft. Die Mächtigen, sie sitzen in ihren Sesseln und prosten den Ohnmächtigen zu. Und argumentieren und finanzieren und interpretieren und realisieren. Verteilen die Brotkörbe immer mit Taktik und Weitsicht. Richtig weise und reif sind sie. Wie sie da in ihren Sesseln sitzen und letzte Erkenntnisse formulieren. Wir sind doch alle aufeinander angewiesen. Also seien Sie bitte auch so gut und sehen das ein. Die Ohnmächtigen müssen sich beugen. Doch die Mächtigen können sie nicht überzeugen, nicht mehr. Denn ihre Reden, nichts sagen, konstruktiv, sind leer. Sie können uns nicht überzeugen. Und wenn sie das spüren, werden sie ihre Macht verlieren. Kaufland 607. Kaufhof 607.